Ich stelle uns beide kurz vor. Olli ist Soziologe und promoviert zu Islamic Banking an der Universität Hannover. Ich bin Historiker und Politikwissenschaftler und arbeite in Bremen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Beide sind wir Mitglieder der Gruppe Assoziation der Dell'Etalpe und haben in Bremen die letzten Jahre mehrere Veranstaltungen zur Kritik der politischen Ökonomie gemacht, Seminare gemacht. Anfangs haben wir da vor allem Leute eingeladen zum Referieren. Seit Anfang des Jahres begleiten wir beide einen Kapitallektürekurs in Bremen und haben eben anscheinend aufgrund dieses bescheidenen Veranstaltungsprogramms die Ehre bekommen, heute Abend jetzt zu euch zu sprechen und eine Einführung zur Kritik der politischen Ökonomie und der Kapitalismuskritik anzubieten. Wir werden jetzt versuchen, in etwa in einer Stunde so einige wichtige Begriffe und Gedanken der marxischen Kapitalismuskritik vorzustellen und ja, stehen dann eben in der Diskussion für Fragen, Kommentare und Kritiken zur Verfügung. Wir haben uns dazu entschlossen, uns vor allem jetzt auf Marx und seine Kritik der politischen Ökonomie zu konzentrieren, da eine Stunde ein begrenzter Rahmen ist und wir denken, dass eben die marxische Kritik nach wie vor eine der ambitioniertesten Projekte zur Kritik der kapitalistischen Verhältnisse ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit, im 21. Jahrhundert noch über Marx zu diskutieren und sich auf ihn zu beziehen. Ende des 20. Jahrhunderts schien mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Linke in der Krise. Und zwar nicht nur diejenige Linke, die sich auf die Sowjetunion und den Marxismus-Leninismus positiv bezog, sondern auch eine undogmatische Linke, die dem Realsozialismus skeptisch gegenüberstand. Es schien in den 90er Jahren, als hätte sich die Rede vom Ende der Geschichte bewahrheitet. Und der Slogan der konservativen britischen Premierministerin Thatcher, "There is no alternative", schien mehr oder weniger sämtliche Kritiken an kapitalistischen Verhältnissen als illusorisch dastehen zu lassen. Ende der 90er Jahre wandelte sich das ein wenig, beispielsweise mit den Protesten gegen verschiedene Gipfeltreffen, wie dem Treffen der World Trade Organization 99 in Seattle, dem Treffen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds 2000 in Prag und vor allem 2001 dem G8-Treffen in Genua, mobilisierte wieder massenhaft Protest gegen kapitalistische Verhältnisse auf die Straßen. Es schien, als ob Kritik am Kapitalismus wieder jenseits von marginalen, linken und linksradikalen Zirkeln bis in den bürgerlichen Feuilleton hinein artikuliert werden würde. Vor allem auch durch die globale Krise in den letzten Jahren hat sich dieser Trend noch mehr verstärkt. Marx wurde sozusagen wieder en vogue, aber nach wie vor wird seine Kritik der politischen Ökonomie meist in linken Kreisen diskutiert. Die Auseinandersetzung mit einer kritischen Gesellschaftstheorie wie derjenigen von Marx sollte unserer Meinung nach nicht als eine akademische Angelegenheit missverstanden werden, sondern besitzt große Relevanz für eine auf gesellschaftliche Emanzipation zielende Praxis. Michael Heinrich, der vor einigen Jahren eine Einführung in die marxische Kritik der politischen Ökonomie geschrieben hat, sagte, Zitat, linke Theorie wurde wieder wichtig. Jede auf Veränderung zielende Praxis geht von einem bestimmten Verständnis des Bestehenden aus. Die Frage, wie der gegenwärtige Kapitalismus funktioniert, ist somit keine rein abstrakt akademische. Vielmehr hat die Antwort auf diese Frage unmittelbar praktische Relevanz für jede kapitalismuskritische Bewegung. Zitat Ende. Ja, ich möchte jetzt drei Aspekte nennen, warum unserer Meinung nach Marx nach wie vor aktuell ist und einen wichtigen Beitrag dafür leisten kann, ein kritisches Verständnis kapitalistischer Verhältnisse sich anzueignen. Zum Ersten versuchte Marx mit seiner Kritik der politischen Ökonomie eine Kritik kapitalistischer Verhältnisse, wie er sagte, in ihrem idealen Durchschnitt zu formulieren. Es ging ihm in seinem Werk weniger darum, eine Analyse mehr oder weniger der Verhältnisse in einer bestimmten Epoche, wie der Industrialisierung oder dem 19. Jahrhundert zu formulieren, oder eine spezielle Region wie Großbritannien zu untersuchen, sondern er bemühte sich, mehr oder weniger die Dynamiken und Prinzipien der kapitalistischen Ökonomie zu untersuchen, die eben in verschiedenen Regionen und Epochen allgemein gültig seien. Ja, und Olli und ich denken, dass eben dieser ideale Durchschnitt, den er untersucht, erlaubt, aus seinen Überlegungen auch wichtige Schlüsse für ein Verständnis der aktuellen Situation zu gewinnen. Der zweite Punkt ist, dass es Marx mit dem Kapital, der Kritik der politischen Ökonomie, nicht darum ging, eine alternative Theorie zu formulieren, sondern eine Kritik. Der Untertitel lautet Kritik der politischen Ökonomie. Und mit politischer Ökonomie war im 19. Jahrhundert etwa so viel wie heute Volkswirtschaft oder Wirtschaftswissenschaft gemeint. Das Kapital war nach Marx nicht nur eine kritische Analyse der ökonomischen Verhältnisse, sondern zugleich auch eine Kritik bürgerlicher Theorie. Und er selbst wollte eben dieser bürgerlichen Theorie nicht einfach eine sozialistische Theorie entgegenstellen, beispielsweise eben den bürgerlichen Staat nicht kritisieren und stattdessen einen besseren sozialistischen Staat theoretisch entwerfen, sondern mit seiner Kritik ein Plädoyer für eine befreite Gesellschaft als staaten- und klassenlose Gesellschaft formulieren. Zuletzt lässt sich die marxische Kritik der politischen Ökonomie als eine Kritik des Kapitalismus im Allgemeinen verstehen. Also nicht nur als Kritik von Krise, sondern eben auch als Kritik einer vermeintlichen Normalität. Marx' Kritik richtet sich nicht allein gegen Krisen im Kapitalismus bzw. dessen negative Konsequenzen wie Armut trotz eines gesellschaftlichen Reichtums, gegen Arbeitslosigkeit und Umweltzerstörung, sondern Marx versteht Krisen als mehr oder weniger dem kapitalistischen System immanent. Und eben eine Kritik, die sich nur auf Krise konzentriert, als zu kurz gegriffen. Seinem Verständnis nach ist Kapitalismus kein karitatives Projekt, das das Ziel hat, Wohlstand für alle oder ein besseres Leben zu schaffen, sondern Kapitalismus basiert ihm zufolge auf der Logik fortwährender Kapitalakkumulation. Das werden wir jetzt versuchen, im Vortrag auch noch etwas näher auszuführen. Seinem Verständnis nach gehören Krisen, Bankrotte, Entlassungen und Arbeitslosigkeit als Folge von Konkurrenz und Innovation zur kapitalistischen Logik dazu und sind keine bedauerlichen Ausnahmen oder Fehler, die korrigiert werden könnten. Deswegen geht es ihm auch nicht um eine moralische Verurteilung von Profitgier oder Gewinnstreben und Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit und Umverteilung, sondern um eine prinzipielle Kritik der Verhältnisse. Kapitalisten und Kapitalistinnen sind für Marx Charaktermasken, wie er sagt, deren Handeln weniger Folge von einem problematischen Charakter oder Gier ist, sondern vor allem über ihre ökonomische Rolle bestimmt ist. Zitat: Bei Strafe ihres Untergangs, sagte Marx, sind Unternehmen und ihr Führungspersonal gezwungen, Innovationen, Rationalisierung und Entlassungen zu praktizieren, um in der Konkurrenz anderen Unternehmen gegenüber nicht zu unterliegen. Es geht also Marx zufolge um eine Kritik einer Logik und weniger um eine Kritik an bestimmten Personen. Ich denke, das ist jetzt auch in der aktuellen Krisensituation auch nochmal wichtig, dass es da weniger um das Versagen einzelner Banker oder Manager und Managerinnen geht, sondern um ein System, das auch mit besseren Bankern und wohltätigeren Managerinnen genauso kritikabel ist. Ja, soweit der einleitende Part meinerseits. Olli wird jetzt fortfahren mit einem Überblick zur Person, zum Werk und zur Rezeption von Marx. Genau, so ist es. Ich führe im Rahmen dieses Intro jetzt erstmal die Hauptperson des Abends ein. Marx biografisch heißt das, Dann ist Marx Werk, seine Schaffensperioden, Kurzthema. Und ich werde auf die Bezugnahmen auf Marx Werk in den unterschiedlichen Epochen des Marxismus auch noch kurz eingehen. Im Anschluss werden wir dann auf die Essentials, also das, was wir als die für heute nicht nur brauchbare Kapitalismuskritik durch Marx eingehen, sondern die wir unverzichtbar halten für eine Kapitalismuskritik heutzutage. Gut, zuerst zur Biografie. Geboren ist Marx 1818 in Trier. Er hat studiert Jura und Philosophie in Bonn und Berlin und war beeindruckt, wie eigentlich das gesamte intellektuelle Klima damals von der Philosophie von Georg Wilhelm Friedrich Hegels. Das ist ein bürgerlicher Philosoph gewesen, der nach seinem Tod die intellektuelle Welt damals in den deutschen Ländern gespalten hat in Rechts- und Links-Hegelianer. Er selbst hatte zum Thema die geschichtliche Veränderung durch das, was er List der Vernunft genannt hat. Also die Geschichte zielt auf eine vernünftige Gesellschaft hin und das wird die Geschichte eben erbringen. Die Rechts-Hegelianer und Hegelianerinnen waren damit auch einverstanden und haben dann eben, so wie Hegel das angedeutet hat, auch die christlich-preußische konstitutionelle Monarchie, den Ständestaat, als das Ende der Geschichte angesehen. Also die Diskussion des Endes der Geschichte, wie das jetzt auch bei Margaret Thatcher, Moritz hat das ja eben schon angedeutet, there's no alternative, das gab es eben auch in der damaligen Zeit. Die Links-Hegelianer und Hegelianerinnen wollten darüber hinaus einen Vernunftstaat, den sie aber anders definiert haben. Also die Definition der Vernunft war eine andere. In der frühen Zeit war also der Marx'sche Faustpfand zur Gesellschaftskritik vor allem in der philosophisch-religionskritischen Zugang zu suchen. Zeitlebens war Marx journalistisch und in Zeitschriften tätig, hat sich dadurch eingehandelt von Zensur und von Verurteilungen und von Auslieferungen bedroht zu sein. Das machte nötig, dass er viel umzog. Er war in Paris und in London, das waren seine Wahlstädte dann, aber auch in anderen europäischen Städten zugegen. Und im Nachhinein kann man sagen, dass das für die linke Theoriebildung gewisse Vorteile mit sich gebracht hat. Nämlich erstens lernt er viele wichtige Menschen kennen, linke Intellektuelle, kommunistische Genossen und Genossinnen. Zweitens lernt er besondere Milieus kennen, also in London und Manchester vor allem hat er die kapitalistischen Zustände, die Verelendung, die industrielle Reservearmee, wie er das damals genannt hat, dann später kennengelernt in einem Land, das so weit kapitalistisch entwickelt war wie noch kein anderes Land damals. Drittens lernt er bedeutende historische Ereignisse kennen, beziehungsweise gestaltet sie gleich mit, also zum Beispiel das Reaktionär- oder das Autoritärwerden der Revolution in Frankreich war ein großes Thema für ihn, die Landnahme in den USA und die Gründung der kommunistischen Organisation war auch Thema für ihn. Also wenn man eine Biografie über ihn schreiben müsste, dann dürfte man nicht auslassen, dass er eben auch mit seiner Person natürlich die erste Organisationen der ArbeiterInnenbewegung auch sich zugetragen haben. Also er gründete unter anderem die erste Internationale mit. Viertens lernt er den Kapitalismus in all seinen Verästelungen kennen durch seine Irrfahrten durch Europa. Also London galt damals das Finanzzentrum der Welt. Dort war Marx seit Mitte der 1850er Jahre bis zu seinem Lebensende, bis 1883. Und wenn das heißt, das Finanzzentrum der Welt, das London war, dann heißt das nicht, dass es so eins war unter vielen, wie heute eben New York, Tokio, Frankfurt und andere, Paris beispielsweise, existieren, sondern alle zusammengenommen in einem, das war London damals. Und außerdem konnte er dort vor Ort die sich ausdifferenzierenden Finanzkreisläufe kennenlernen. Das war eine wichtige ein wichtiges Ereignis für ihn, beispielsweise zu sehen, wie die Bank of England die Rolle zugeschustert bekam, durch die Entwicklung der kapitalistischen Ökonomie mehr oder weniger zu einer Zentralbank zu werden. Und ein letzter Grund, der auch sehr hilfreich für die Theorieentwicklung war, war, dass Marx Zugang hatte zum damaligen Wissen der Welt. Und zwar hat er in London das British Museum Library besucht. Das ist eine Bibliothek, die bis heute unübertroffen ist in der Vielfalt der Bücher und Schriften, die dort gelagert werden. Haushoch sind dort die Bücherwände. Und darin hat er geschwelgt und sich die Entwicklung des Kapitalismus mit allen Bestimmungen dann anschauen können. Zum Werk von Marx habe ich ja schon erwähnt, dass im Frühwerk vor allem philosophisch-religionskritische Ansätze, Zugänge für ihn zentral waren. Ab Paris 1843, wo er zuerst eben gestrandet ist, hat er erste ökonomische Studien betrieben. Die ökonomisch-philosophischen Manuskripte sind da ein Produkt von gewesen. In London selbst, ab den 1850er, aber noch mehr ab den 1860er Jahren, unternimmt er verstärkt ökonomische Studien. Und die Frage, warum er das getan hat, also warum er denn von dem ökonomischen, von dem philosophisch-religionskritischen Ansatz auf die Betrachtung der Ökonomie gekommen ist, könnte man darin finden, dass er einerseits so etwas wie die gesellschaftliche Erfahrung gemacht hat, dass eben nur mit einem philosophischen Ansatz nicht diese sozialen Bedingungen der Menschen, die er erlebt hat, einzuholen sind. Und andererseits gerät er aber auch in theoretische Sackgassen mit dem Ansatz und kommt dadurch da auf den Gedanken, dass die Kritik von Religion und Politik nicht im Zentrum der Gesellschaftskritik stehen. Der Wendepunkt, der ist benennbar in den berühmten Feuerbach-Thesen, die ich jetzt kurz mal erwähnen möchte, um das deutlicher zu machen. Dort sagt er, Zitat, das religiöse Gemüt selbst ist nicht nur das gesellschaftliche Produkt, sondern der Träger dieses Gemüts ist, Zitat, in Wirklichkeit einer bestimmten Gesellschaftsform angehörig. Also dass dieses Gemüt nicht irgendwo im luftleeren Raum ist, sondern historisch verortbar ist, ist ein sehr wichtiger und zentraler Gedanke, der ihm im Spätwerk vor allem begleiten wird. Also diese Gesellschaftsspezifik ist fortan dann Thema bei ihm. Daher, auch in den Feuerbach-Thesen sagt er, liegt die Lösung der menschlichen oder überhaupt der theoretischen Probleme in der Betrachtung der menschlichen Praxis und im Begreifen dieser Praxis. Also er wendet sich der Praxis zu. Das ist ein weiterer Wendepunkt, der dadurch deutlich wird. Und letzten Endes sagt er auch, ein berühmtes Zitat ist, dass es nicht darauf ankommt, nur philosophisch die Welt zu interpretieren, sondern es kommt aber darauf an, die Welt zu verändern. Nun wäre es aber verkehrt zu sagen, dass Marx' Forderung nach Weltveränderung so etwas hätte wie ein Gegeneinanderstellen von Theorie und Kritik, Wissenschaft gegen Religion. Marx' Zugang zur Kritik war nämlich das, was er einmal genannt hat, die Kritik der ökonomischen Kategorien, also der Kritik einer Denkweise, der Fragestellung einer ganzen Wissenschaft. Moritz hat das schon angesprochen, nämlich der Volkswirtschaftslehre seiner Zeit. Also er hat sich auch explizit als Wissenschaftler gesehen, einen ziemlich großen Fußnotenapparat an das Kapital angehängt, was damals nicht unbedingt üblich war, schon alleine aus diesem Zug denke ich, kann man erkennen, dass ihm so eine Wissenschaftlichkeit auch sehr wichtig war. Der VWL damals, also der politischen Ökonomie, weist ja genau diese gesellschaftsunspezifische Denkweise nach, wie es eben auch im spontanen Alltagsbewusstsein sich zuträgt. Dieser Nachweis ist sehr komplex und wir wollen ihn natürlich auch versuchen, trotzdem in der gebotenen Kürze im Anschluss kurz darzustellen. Vorerst noch ein paar Worte zu den unterschiedlichen Marx-Rezeptionen. Die möchte ich nur kurz ansprechen, nicht ausführen. Und vor allem ist es deswegen eine Erwähnung wert, weil Marx häufig so gelesen wurde, wie es eben der Partei- und Bewegungsmarxismus über 100 Jahre mehr oder weniger kanonisiert hat. Dieses Phänomen, dass Marx zu lesen zu schwer war und weil man es doch leichter hatte mit Engels, hat man ihn gelesen, also mit dem Wegbereiter und mit dem Freund und Weggefährten von Marx, mit dem er auch zusammen Schriften verfasst hat. Und dann wiederum ist Engels zu lesen zu schwer gewesen und man hat sich das Ganze dann lieber über eine Trivialisierung von Lenin angeschaut, die marxischen Gedanken und so weiter heruntergebrochen, denn bis über Schulungshefte, die dann jeweils zur Erschließung von Marx-Gedanken dann dargeboten wurden. Genau deswegen ist wichtig zu sagen, dass es auch gewisse Zeiten der Marx-Rezeption gibt. Die lassen sich einteilen. Das hat Ingo Elbe einmal vorgenommen, einem aktuell wirkenden Marx-Wissenschaftler, indem er die Marx-Rezeption in drei große Etappen eingeteilt hat. Er hat zuerst die traditionelle Lesart der marxischen Theorie ab 1878 festgehalten. Die zweite wesentliche Rezeptionsart war der westliche Marxismus ab 1923, ab der Krise der sozialistischen ArbeiterInnenbewegung nach dem Ersten Weltkrieg. Und die dritte große Art, Marx zu lesen, war die der neuen Marx-Lektüre, die vor allem intensiv ab der Mitte der 1960er Jahre stattgefunden hat. Die unterschiedlichen Lesarten hatten unterschiedliche Textbestandteile, auf die sie sich im Wesentlichen bezogen haben. Die traditionelle Lesart, also die erste, geschichtlich erste, wie angedeutet, war weniger Marx, aber dafür umso mehr Engels-lastig. Man hat sich den Anti-Düring damals angeschaut, eine Schrift von Engels. Und wenn von Marx, dann das mit Engels zusammen verfasste Kommunistische Manifest. Dort waren Fragestellungen wie die materialistische Geschichtsauffassung vor allem wichtig. Und wichtig war auch, so etwas auszubuchstabieren wie die geschlossene, proletarische, marxische Weltanschauung, wo eben die Lehre von der Evolution der Geschichte und Gesellschaft mit der Evolution der Natur mehr oder weniger in einer Analogie formuliert wurde. Also da war die Geschichtsphilosophie besonders umfassend gedacht. Der westliche Marxismus geht mehr oder weniger aus einer Krise des Marxismus oder der politischen Bewegung des Marxismus hervor. Also eben, wie ich schon erwähnt habe, die nicht stattgefundene Revolution war Thema und im Anschluss das autoritär oder bis faschistisch werden der Arbeiterinnenmilieus wurde da versucht, intellektuell beizukommen und solche Versuche wurden unternommen unter anderem von Leuten wie Georg Lukács und der Frankfurter Schule, also Max Horkheimer und Adorno und diese Lesart hat versucht, das humanistische Frühwerk zu lesen, um sich so mittels des Frühwerks das gesamte marxische Werk zu erschließen. Die neue Marx-Lektüre selbst hatte eine ganz andere Fragestellung. Die hat sich das Kapital vor allem historisch kritisch angeschaut und erkannt, dass es da dem Marx vor allem so um etwas gegangen ist, wie um sowohl eine Formanalyse des Denkens und der kapitalistischen Vergesellschaftung, also das Ineinander von so etwas wie Gedankenformen und Vergesellschaftungsformen waren der neuen Marx-Lektüre wichtig. Was sie betrieben hat, ist die logische, systematische Analyse, und sie hat Marx eben auch dann entsprechend als Wissenschaftler vor wissenschaftlichen Fragestellungen ernst genommen. Letzten Endes muss gesagt werden, dass die unterschiedlichen Rezeptionen nicht nur aufgrund von durchsichtigen Absichten betrieben wurden oder durch historische Ereignisse nur begründbar sind, sondern sie sind eben auch im Marx'schen Werk zu finden. Das kann eben nicht vereinheitlicht werden. Da gibt es unterschiedliche Schaffensperioden mit sich widersprüchlichen Aussagen. Und selbst innerhalb einer Schaffensperiode lassen sich auch unterschiedliche Aussagen finden, unterschiedliche Konzeptionen finden, wie zum Beispiel dem Arbeitsbegriff im Kapital. Also diese Aussagen von Marx sollten nicht als Gesetz oder als Evangelium genommen werden. Also hier unsere Überlegung, sondern man sollte sie intern auf Plausibilität prüfen und natürlich sich fragen, ob sie denn auch dafür taugen, die Phänomene, die man erklären möchte, dann anzuwenden. Soweit der Überblick über das Marx'sche Werk, seine Biografie, und Moritz macht nun weiter, indem er auf die historische Spezifik des Kapitalismus eingeht. Ja, nachdem Olli jetzt einen sehr weiten Überblick über das Marx'sche Werk und die Rezeption gegeben hat, möchte ich jetzt näher das Marx'sche Kapital und den Kapitalismus als Untersuchungsgegenstand des Werks vorstellen. Ich möchte mich da vor allem auf zwei Punkte konzentrieren, um nochmal herauszustellen, wie sich Kapitalismus von früheren Gesellschaftsformationen unterscheidet. Das ist einmal der Aspekt der Produktion und zum Zweiten derjenige der Herrschaft. In vorkapitalistischen Verhältnissen wurde vor allem zum Zwecke der Selbstversorgung produziert. Also es galt Subsistenzwirtschaft. Neben der Selbstversorgung wurde des Weiteren für den Luxus der Herrschenden produziert, der in Form von Abgaben zu entrichten war. Das, was an Überschussproduktion vorhanden war, wurde in bescheidenem Maße gehandelt. Im Kontrast dazu ist die Produktion im Kapitalismus definiert über Arbeitsteilung und Warenproduktion. Waren sind nach Marx erstmal Produkte, die Bedürfnisse befriedigen, die einen Gebrauchswert haben. Der kann einerseits, wie Marx das sagt, Bedürfnisse des Magens wie der Fantasie befriedigen. Waren haben aber einen Doppelcharakter. Sie haben nicht nur einen Gebrauchswert, einen Nutzen, sondern auch einen Tauschwert. Das heißt, sie stellen einen Gebrauchswert für andere dar. Nun wird im Kapitalismus aber nicht produziert, um Bedürfnisse zu befriedigen. Also es wird nicht geschaut, was gibt es für gesellschaftliche Bedürfnisse, und danach wird die Produktion organisiert, sondern es wird erstmal nur produziert zum Zwecke fortwährender Kapitalakkumulation. Wie sich kapitalistische Produktionsweise durchgesetzt hat, beschreibt Marx im Kapital im Kapitel über die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Dies beschreibt er als einen Prozess, in dem Ackerland in Schafsweide, wie er sagt, verwandelt wird. Also die boomende Textilindustrie hatte Bedarf an Wolle und setzte damit auch eben die Verwandlung von bisherigen Weiden von Ackerland in Weiden durch. Es wurden Kirchengüter und Gemeindeland enteignet und in Privateigentum an Boden transformiert. Dadurch wurden die bisherigen Bäuerinnen und Bauern in Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen verwandelt. Marx nennt dies die Schaffung der doppelt freien Arbeiterinnen und Arbeiter. Sie waren einerseits frei von der bisherigen Herrschaft und Abhängigkeit gegenüber ihren adligen und kirchlichen Lehnsherren, aber sie waren eben auch frei von Eigentum und Produktionsmitteln. Sie hatten nichts mehr außer das Eigentum an der wahren Arbeitskraft, die sie zur Sicherung ihrer Existenz verkaufen mussten. Marx beschreibt diesen Prozess als Zitat: einen, welcher das Kapitalverhältnis schafft, kann also nichts anderes sein als der Scheidungsprozess des Arbeiters vom Eigentum an seinen Arbeitsbedingungen. Ein Prozess, der einerseits die gesellschaftlichen Lebens- und Produktionsmittel in Kapital verwandelt, andererseits die unmittelbaren Prozenten in Lohnarbeiter. Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation ist also nichts als der historische Scheidungsprozess von Produzent und Produktionsmittel. Er erscheint als ursprünglich, weil er die Vorgeschichte des Kapitals und der ihm entsprechenden Produktionsweise bildet. Ja, nach Marx sind dies Momente, Zitat, worin große Menschenmassen plötzlich und gewaltsam von ihren Subsistenzmitteln losgerissen und als vogelfreie Proletarier auf den Arbeitsmarkt geschleudert wurden. Zitat Ende. Diese Proletarisierung, die in der Entstehungsgeschichte des Kapitalismus sich vollzieht, schafft zwei neue Klassen. Sie schafft einerseits eine bürgerliche Klasse, die Eigentum an Produktionsmitteln verfügt, und sie schafft eine proletarische Klasse der Arbeiter und Arbeiterinnen, die über nichts anderes verfügen als eben ihre wahre Arbeitskraft, die sie verkaufen müssen. Vor allem in so einem strukturellen Sinne lässt sich auch heute noch von Klassen- und Klassengesellschaft sprechen. Historisch wurde in der Linken aber der Klassenbegriff auch noch in einem anderen Sinne verwendet. Aus der ähnlichen Arbeits- und Wohnsituation von Arbeitern und Arbeiterinnen wurde häufig eine Hoffnung formuliert, dass daraus auch ein ähnliches Bewusstsein, Organisierung und Emanzipationsversuche resultieren sollten. Es gab zumindest historisch auch große politische, gewerkschaftliche und kulturelle Organisationen von Arbeiterinnen, die solche Hoffnungen nährten. Aber aus einer ähnlichen sozialen und ökonomischen Situation folgt automatisch nicht linkes oder gar revolutionäres Bewusstsein. Und stärker als revolutionäre Parolen waren und sind nach wie vor Forderungen nach gerechtem Lohn statt einer Kritik an Lohn und Arbeit. Und selbst ja, solche reformistischen Forderungen waren keine automatische Folge proletarischer Arbeits- und Lebensverhältnisse. Heutzutage lässt sich eigentlich noch weniger wie historisch von einer Klasse in einem organisatorischen und politischen Sinn sprechen. Es gibt eigentlich keine politische Kraft mehr, die Menschen vereinigt, die gemeinsam sich als Arbeiter und Arbeiterinnen nennen würden. Johannes Agnoli, ein Marxist, der vor einigen Jahren gestorben ist, hat einmal gesagt: aus Produktionsverhältnissen lässt sich automatisch kein politisches oder gar revolutionäres Subjekt ableiten. Über ein revolutionäres Subjekt lässt sich ihm zufolge nur sagen, dass es das kollektive Subjekt ist, welches die Revolution macht. Und das zeigt sich meistens erst in den Revolutionen selbst und lässt sich nicht prognostizieren. Neben diesem Aspekt jetzt der Produktion, des Kapitalismus als Warenproduktion sich von Subsistenzproduktion vorkapitalistischer Verhältnisse unterscheidet, ist besonders der Aspekt der Herrschaft wichtig für eine Analyse kapitalistischer Verhältnisse. vorkapitalistische Verhältnisse waren bestimmt über eine direkte und personale Herrschaft. Menschen waren abhängig als Leibeigene oder Pächter und Pächterinnen von adligen und kirchlichen Herren. Sie mussten den Zehnten abgeben, mussten Kriegsdienst und Arbeitsdienst leisten und sich Reisen genehmigen lassen, verfügten also über keine unabhängige Mobilität. Im Kapitalismus hingegen ist Herrschaft subjektlos. Privilegien wurden beseitigt. Es ist unabhängig von Herkunft möglich, Berufe zu wählen, Land zu erwerben etc. Es herrscht Recht und Vertrag in einem allgemeinen Sinne. Also unabhängig von ihrer Herkunft eben können einerseits Eigentum erworben werden oder Berufe gewählt werden, aber vor dem Gesetz macht es auch keinen Unterschied, ob jemand adliger, bürgerlicher oder proletarischer Herkunft ist, wenn es um Eigentumsdelikte oder Verbrechen geht. Diese formale Gleichheit des Rechts ist aber auch immer eine gewesen, die sozusagen erst durch gesellschaftliche Kämpfe auch verallgemeinert wurden. Also Frauen mussten lange um rechtliche Gleichheit kämpfen und aktuell besitzen Menschen ohne Pass oder Aufenthaltstitel auch nur eingeschränkte Rechte. Aber vom Prinzip nach ist eben die Herrschaft des Rechts ein qualitativer Unterschied zur direkten Herrschaft vorkapitalistischer Verhältnisse. Das bedeutet auch ein anderes Verständnis von Staat und Politik. Staat ist kein Herrschaftsinstrument einer kleinen Clique Herrschender, sondern eben ein allgemeiner Souverän, der auch die ökonomisch Herrschenden unterwirft. Er ist sozusagen nicht Staat der Kapitalisten, sondern wie Johannes Agnoli es nannte, Staat des Kapitals. Er garantiert zum eigenen kapitalistisches Eigentum, aber darüber hinaus auch allgemein die Reproduktion kapitalistischer Verhältnisse. Und dies kann eben auch bedeuten, dass er punktuell gegen die Interessen einzelner Unternehmen agiert. Ja, damit möchte ich jetzt erstmal diesen Part beenden. In der Diskussion kann es gerne noch weiter ausgeführt werden. Und Olli setzt dann den Vortrag fort. Ja, nachdem jetzt Moritz die Spezifik des Kapitalismus in Bezug auf politische Kategorien vorgestellt hat, also Recht und Staat, sollen jetzt die ökonomischen Bestimmungen dran sein. Und natürlich werde ich jetzt in 5 Minuten keine Wertformanalyse entfalten können oder das Geld mit allen Funktionsbestimmungen ableiten, wie das eben Marx vorgenommen hat. Es sollen nur ein paar kritische Essentials benannt werden von Marx Ökonomiekritik. Wesentlich ist, dass Marx ökonomische Kategorien, also auch im Spätwerk, wenn man sich das Kapital anschaut, bereits die vorentwickelte kapitalistische Gesellschaft voraussetzen. Sie sind in sich logische Kategorien, logisch-systematisch aufgebaute Kategorien. Das heißt, diese Kategorien setzen sich wechselseitig voraus. Das heißt also, wenn wir die Ware analysieren und daraus das Geld entwickeln, dann bedeutet das aber gleichzeitig auch, dass das Geld in gewisser Weise in Beziehung steht, in logischer Beziehung zur Ware. Das ist im traditionellen Marxismus anders gelesen worden. Da war eben die Interpretation unter anderem von Friedrich Engels eben dominant. Dort wurden die ersten 3 Kapitel des Kapital, wo Ware, Geld, Kapital vorgestellt wird, als eine geschichtliche Entwicklung gelesen. Also so eine Art, dass in der Geschichte zuerst die Waren getauscht wurden, später wurde dann das Geld erfunden. Und noch ein bisschen später kam dann ein bisschen Kapital zusammen und irgendwann, wenn das überhand genommen hat, konnte man dann da auch Kapitalismus dazu sagen. Einfach das Gesellschaftsverhältnis umbenennen. Das wäre so etwas wie eine prämonetäre Werttheorie. Prämonetär deswegen, weil der Wert eine Existenzweise vor dem Geld gehabt hätte, historisch. Im Gegenteil will aber Marx zeigen, also deswegen muss man ihn auch da genau lesen und eben nicht durch irgendwelche Trivialisierungen, dass das Geld notwendigerweise bei jedem Tausch logisch begrifflich schon vorhanden ist. Es gibt keinen reinen Warentausch, ist seine Aussage, denn der Warentausch verlangt immer ein Drittes, den Maßstab des Wertes, den Maßstab des Tausches, und das ist eben das Geld. Marx Werttheorie ist also eine monetäre Werttheorie, wie das auch genannt wurde, und sie ist zugleich sogar die Kritik der prämonetären Werttheorien, also eben auch die Kritik der Engelschen Werttheorie. Marx war klar, dass das Geld natürlich auch vor dem Kapitalismus existiert. Vorkapitalistisches Geld hat aber eine andere Rolle, nämlich keine solche systematische, weil dort nur eben vereinzelter Überfluss getauscht wird auf einzelnen Märkten und ansonsten dominiert, was Moritz auch schon erwähnt hat, eben die Subsistenzproduktion, also auf Gemeindeland zu produzieren oder die herrschaftlichen Abgaben an den Klerus oder an den weltlichen Herrscher oder Herrscherin. Im Kapitalismus wird aber für den Tausch produziert und deswegen ist, wie Marx sagt, eben der Kapitalismus auch die kapitalistische Produktionsweise und daher ist Geld nicht wegzudenken und zweitens ändert es auch seine strukturelle Funktion verglichen zum vorkapitalistischen Geld. Nun ist die Frage, wie man von diesem Gedanken denn in sowas, wie wir jetzt als Zentrum ausgemacht haben, in die Argumentationen von Marx hinsichtlich von Bewusstseinsformen, von Mystifikationen, von Fetischformen kommt. Und das möchte ich nun so mit der Marx'schen Kernfrage den Einstieg finden, und zwar ist diese, dass die Formel des Kapitalismus die Bewegung von Geld zu mehr Geld wird, ist, nämlich G wird zu G'. Und seine Hauptantwort auf diese Kernfrage ist, dass der Kapitalismus nur funktioniert, indem alle Kapitalkreisläufe ineinander greifen. Also wenn Geld zur Ware wird, Geld zu Produktionsmittel oder damit die wahre Arbeitskraft gekauft wird oder wieder Ware zu Geld wird, all diese Kreisläufe sind nur dann fähig, kapitalistisch mehr Geld zu produzieren, aus Geld mehr Geld zu machen, wenn sie ineinander greifen. Also es geht um die Einheit von Zirkulations- und Produktionsprozess. Das heißt aber auch, dass Kapitalismus nur funktioniert, wenn alle Kapitalformen ineinander greifen. Also einzelne Kapitalformen, wie beispielsweise das Kaufmannskapital, das Handelskapital, Grundrente oder Kreditkapital alleine schaffen nicht diese Bewegung von G zu G'. In vorkapitalistischen Zeiten sind diese Kapitalformen vereinzelt und nicht systematisch ineinandergreifend. Dort wird zwar auch diese Bewegung G'' erzielt, durch geschickten Handel des Überschusses, aber es wird eben nicht systematisch kapitalistisch produziert. Weil beispielsweise in vorkapitalistischen Zeiten Zinsgeschäfte, Kaufmanns- und Handelsunternehmungen einen Preisaufschlag aushandeln, sie also in vorkapitalistischen Zeiten wie kapitalistisches Kapital wirken, also retrospektiv betrachtet vom Kapitalismus aus, haben sie heute im Kapitalismus noch den Ruf, aus sich selbst Kapital hervorzubringen, also diese Bewegung G'' zu durchlaufen. Im Kapitalismus sind diese Kapitalformen aber systematisch aufeinander bezogen und schaffen das eben gerade nicht. Sie wirken aber eigenständig und das ist eben nicht der Fall. Ein weiterer Unterschied zum Kapitalismus im Gegensatz zu anderen Gesellschaftsformen ist, dass zusätzlich neue Kapitalformen auf den, also eine zusätzliche neue Kapitalform auf den Plan tritt, nämlich das industrielle Kapital. Das gibt es im vorkapitalistischen Zeiten nicht. Nur innerhalb des industriellen Kapitals findet die Schöpfung des Mehrwertes statt. Und diese Schöpfung des Mehrwertes ist verantwortlich für Marx, für diese Bewegung. Also genau da ist das Epizentrum dieser Vermehrungsbewegung von Geld zu Mehrgeld. Und nur innerhalb dieses industriellen Kapitals ist nämlich gegeben, dass die wahre Arbeitskraft gegen Lohn getauscht wird. Und nur die wahre Arbeitskraft ist die einzige Ware im Kapitalismus, die fähig ist, Mehrwert zu schaffen. Der Grund liegt darin, dass die wahre Arbeitskraft immer mehr erwirtschaften kann, als sie zu seiner Reproduktion braucht. Aber das industrielle Kapital kann nicht ohne die anderen Kapitalformen bestehen. Also ohne die anderen Kapitalformen schafft auch das industrielle Kapital isoliert eben nicht diese Bewegung. Das Kaufmanns- und das Handelskapital sind nötig, um die Waren, die produziert werden, zu verkaufen. Die Grundrente dafür, weil die Fabriken irgendwo stehen müssen, Produkte produzieren, und das zinstragende Kapital, also das Kreditkapital, ist wichtig zur Vorfinanzierung von Produktionen. Bis heute wird das Kapital aber in der Volkswirtschaftslehre heutzutage so betrachtet, dass einzelne Produktionsfaktoren aus sich heraus G-Strich produzieren. Also beispielsweise ein geschickter Einsatz von Betriebsmitteln, Werkstoffe oder eine besonders schlaue Organisationsform würde es bewerkstelligen, dass einzelne Kapitalformen eben genau diese Bewegung G-Strich hinbekämen. In Marx gab es diese Produktionsfaktorentheorie auch. Die hatte aber andere Produktionsfaktoren vor Augen, nämlich die von Arbeit, Boden und Kapital. Und Marx nannte zu seiner Zeit diese Produktionsfaktorentheorie spöttisch die Mystifikation der trinitarischen Formel. Also trinitarisch, weil Dreiheit, Arbeit, Kapital, Boden. Und er hat damit angespielt auf die christliche Dreifaltigkeit. Also um auch deutlich zu machen, was für ein Erklärungspotenzial diese trinitarische Formel hat. Nämlich sie ist nahe dran, so eine Analogie zu religiösen Glaubenssätzen zu bilden. Für Marx gibt es aber einen gesellschaftlichen Grund dieser Mystifikationen, und dazu zur Verdeutlichung ihn im Originalton. Kapital, Boden, Arbeit. Aber das Kapital ist kein Ding, sondern ein bestimmtes gesellschaftliches, einer bestimmten historischen Gesellschaftsformation angehöriges Produktionsverhältnis. Die Produktionsmittel sind nicht nur die in selbstständige Mächte verwandelten Produkte der Arbeiter, die Produkte als Beherrscher und Käufer ihrer Produzenten, sondern sie sind auch die gesellschaftlichen Mächte, die als Eigenschaften ihres eigenen Produkts ihnen, also den Menschen, gegenübertreten. Also hier haben wir eine sehr mystische gesellschaftliche Form. Soweit Marx. Der gesellschaftliche Grund für die Mystifikation liegt also darin, dass die gesellschaftlich produzierten Dinge den Menschen fertig entgegenkommen. Also ein stofflicher Inhalt und die gesellschaftlichen Formbestimmungen werden nicht getrennt wahrgenommen. Also es wird nicht gesehen, dass eben Kapital, Boden und Arbeit durch die gesellschaftliche Formbestimmung des Kapitalismus etwas ganz anderes ist als die Inhalte von Kapital, Boden und Arbeit. Weil aber die gesellschaftlichen Dinge wirkungsmächtig sind, also weil sie tatsächlich auch eine Kraft entfalten, also Kapital letzten Endes ja dann doch produziert wird und Gesellschaft sich bewegt und immer schnellere Kapitalumschläge produziert und die Menschen im Denken nicht dahinterherkommen. Genau deswegen, weil diese gesellschaftlichen Dinge wirkungsmächtig sind, werden ihnen Eigenschaften zugesprochen, als wären sie denkende und handelnde Personen. Also die Produktionsfaktoren oder überhaupt alle gesellschaftlichen Dinge im Kapitalismus bekommen so den den Turn, vermenschlicht zu werden. Das ist sowas wie der Kerngedanke der Verdinglichung bei Marx und dass eben die Dinge beseelt werden, die Gesellschaft und die handelnden Personen werden aber in dieser Gleichung meist weggedacht. Marx nennt dies auch, Zitat, die Personifizierung der Sachen und die Versachlichung der Produktionsverhältnisse. Also mit dieser Personifizierung der Sachen und der Versachlichung der Produktionsverhältnisse wird der Kapitalismus vor radikaler Kritik immunisiert, weil es sind ja die Gegenstände selbst, die sich bewegen und nicht eben die gesellschaftlichen Verhältnisse, die man auch ändern kann. Und die Vorstellung wird durchgestrichen, dass die Menschen eben die Geschichte auch selbst in die Hand nehmen können, die Geschicke der Geschichte. Weil aber zugleich der Kapitalismus für die Einzelnen eine Zumutung ist, der Kapitalismus die eigenen Lebensbedingungen beständig in Frage stellt, werden Schuldige gesucht und die Auswirkungen des Kapitalismus werden personalisiert. Also hier eben berühmt die Manager-Schelte, die Moritz auch schon erwähnt hat. Ich möchte jetzt noch eine weitere solche Gedanken, eine Verdeutlichung der Verdinglichung vorstellen, nämlich die des Lohns. Und zwar ist der Kerngedanke der Verdinglichung im Lohn, der Lohnfetisch, wie Marx sagt, auch hier wieder eine Analogie zur Religion, zum religiösen Verhalten. Also der Fetisch ist die Verehrung bestimmter Gegenstände im Glauben an ihre übernatürlichen Eigenschaften. Und dieser Lohnfetisch, zurück zu Marx, ist einer, der vorgibt, dass Lohn gezahlt zu werden scheint für die verrichtete Arbeit, weil die Arbeit es wert zu sein scheint. Messbar in Wertquanten zu sein. Die Arbeit sei unabhängig von der Gesellschaftsform eben so in Wert ausdrückbar. War es aber das Umgekehrte, nämlich der Lohn ist nur der Preis für die Reproduktion der wahren Arbeitskraft, also Reproduktion der wahren Arbeitskraft in ganz simpler Hinsicht, nämlich sowas wie Geburtenplanung, Freizeit zur Regeneration, die benötigten Lebensmittel und die für jede Kultur als notwendig erachteten Lebensbestandteile. Die Vorstellung von aber so einer gerechten Bezahlung durch den Lohn ist also eine gesellschaftlich produzierte Sache, die durch das Kapitalverhältnis auch selbst immer wieder erneuert wird. Und sie ist dadurch sehr festgefahren und weitreichend. Auf ihr beruhen, so sagt Marx, alle Rechtsvorstellungen des Arbeiters wie des Kapitalisten, alle Mystifikationen der kapitalistischen Produktionsweisen, alle ihre Freiheitsillusionen. Die Vorstellung vom Lohn als geleistete Arbeit beherrscht dann auch die Vorstellung vom Unternehmensprofit. Also auch hier, die Unternehmer oder Unternehmerinnenarbeit ist Voraussetzung für die Mehrwertproduktion, genauso wie beispielsweise die Existenz von Kreditkapital. Im Unterschied zum Kredit scheint aber im Unternehmen eine oder ein Unternehmer und eine Unternehmerin zu arbeiten und sie sollte für diese Arbeit auch gerecht entlohnt werden. Also so ist die Vorstellung. Im Kredit bzw. in der Zinsform scheint G', also die Vermehrung von Geld zu Mehrgeld, selbstständig und ohne Vermittlung von einzelnen Akteuren vonstatten zu gehen. Eine physische Arbeit scheint hier eben nicht verrichtet zu werden, also dürfte man auch kein Gehalt bekommen für Zinsgeschäfte. So ist das Denken. Diese Unmöglichkeit der fetischartigen Identifizierung von geleisteter Arbeit gibt es nur im Zins. Also ansonsten wird eben beispielsweise nicht nur der Unternehmensgewinn mit einer Person verbunden, die dort arbeitet, sondern auch die Arbeit des Kaufmanns, der Kauffrau oder des Händlers und der Händlerin wird noch als legitim erfunden für einen gerechten Lohn. Es muss aber gesagt werden, dass diese Formen von Kapitalarten, also Kaufmanns- oder Handelskapital eben nicht mehrwertschaffend sind, natürlich unverzichtbar sind in der Kette, um Mehrwert zu produzieren, aber rein ökonomisch sind sie Abzug vom Mehrwert. Also sie sind eigentlich auch, was die Vorstellung von einer gerechten Bezahlung des Lohnes, die schon fetischartig im Lohnfetisch ist, auch da nicht passend, weil sie eben als Abzug bewertet werden müssen, ökonomisch gesehen. Anders im zinstragenden Kapital, dort wird nur das Geld wahrgenommen, wie gesagt. Deswegen ist das auch für Marx die okkulteste und die fetischartigste Form aller Mystizismen. Weil keine Person bei der Geldvermehrung des Zinses dazwischen zu kommen scheint, die diese Fetischform auch der Aufladung aller möglichen und unmöglichen Erklärungen bis zur Verschwörungstheorie reichen. Solche äußerst gefährlichen Denkweisen finden sich heute in den Verteuflungen von Bankern und Bankerinnen und von Manager und Managerinnen. Nämlich, ihnen wird zumeist dann auch noch eine schlechte Absicht unterstellt. Also es wird nicht nur gesagt, es ist die Kapitallogik, die die Manager und Managerinnen dazu zwingt, das zu tun, was das Kapitalgesetz vorsieht, sondern sie werden mit Heuschreckenschwärmen verglichen, die über die Länder ziehen, um dort noch das Letzte für ihren persönlichen Profit rauszuholen. Dadurch ist eine offene Flanke zur Unterscheidung gegeben, wie die im nationalsozialistischen Zinskritik schon stattgefunden hat, wo eben gute Fabrikbesitzer und Besitzerinnen das schaffende Kapital waren und im Zins das schlechte, raffende Kapital verortet ist. Also wichtig ist hier zu sehen, dass die Fetischkritik, auch wenn sie die Anlage von beispielsweise einem nationalsozialistischen Zinskritik strukturell erklären kann, dass dort der Übergang bis zu einem nationalsozialistischen Antisemitismus nicht machbar ist. Also hier sind dann die Grenzen auch gegeben für so eine Analyse im idealen Durchschnitt, wie sie Marx im Kapital betreibt. Es bedarf historisch und kulturell spezifischer Unterschiede, dass an diese Stelle des Fetisch wahnhaft die jüdische Weltverschwörung eingesetzt wird. Und das ist dann auch die Überleitung zum letzten Teil, warum sich mit Marx Kapitalismusanalyse weiterhin lohnt. Einerseits, wo die Fortsetzung kapitalistischer, materialistischer Theorie nötig ist und wo eben auch Grenzen gesetzt sind der Kritik von Marx. Warum lohnt sich eine Kapitallektüre? Also wir hoffen, gezeigt zu haben, dass nicht nur Marx als alter Knochen eine adäquate Beschreibung der Welt noch liefern kann, sondern auch, dass er in vielerlei Hinsicht keine bessere Kritik des Kapitalismus geben kann. Marx liefert gutes Rüstzeug, sich nicht so etwas wie der Staatsillusion hinzugeben, sondern sich deutlich zu machen, dass es eben doch ein Staat des Kapitals ist, dem man begegnet im politischen Kampf. Er bietet gutes Rüstzeug gegen die Kritik isolierter Momente des Kapitalismus. Also Stichworte waren hier die Verdinglichung, Fetisch und Mystifikation. Er liefert gutes Rüstzeug gegen die Vorstellung von Lohngerechtigkeit, wie sie beispielsweise ja noch 2006 durch Franz Müntefering, also dem SPD-Funktionär, sich darin artikuliert hat, dass er in der Diskussion um Hartz IV gesagt hat, nur wer arbeitet, soll auch essen. Und er bietet gutes Rüstzeug gegen Personalisierung, also Managerschelte, die Vorstellung von Heuschreckenschwärmen, Verschwörungsdenken. Die Notwendigkeit kritischer Weiterentwicklung sehen wir erstmal inhärent innerhalb des Systems logisch-begrifflicher Analyse von Marx zuerst einmal. Und zwar hat Marx wenn auch basale, so doch nur wenige Gedanken zum Staat hinterlassen, ebenso nur verstreute Anmerkungen zum Verhältnis von Weltmarkt und nationalstaatlich verfasstem Kapital verfasst. Und des Weiteren ist das Zinskapitel im Kapital auch nur fragmentarisch. Also hier ist eine Weiterentwicklung nötig, die aber auch mit dem Instrumentarium der begrifflich-logischen Analyse möglich ist. Im Unterschied zu Marx' Zeiten sind, was auch Moritz angedeutet hat, die sozialen Kämpfe aber mittlerweile unterschieden zur Gesellschaft, die Marx vorgefunden haben. Also soziale Kämpfe damals hatten als Basis noch die Arbeiterinnenbewegung. Und heute sind die Kämpfe meist in sozialen Nischen, finden die statt. Eben in auch sozialen Nischen, die der Kapitalismus durch seine Ausdifferenzierung erst erschaffen hat. Also da wären neue Überlegungen nötig, um dem gerecht zu werden. Zweitens sind die ökologischen Verhältnisse und die Rohstoffknappheit ein Phänomen, das Marx noch nicht kennen konnte. Also genau das, eben die Rohstoffe auszubeuten, wurde eben mehr oder weniger gerade in seiner Zeit erst exzessiv betrieben. Auch das ist ein Unterschied zu Marx' Zeiten. Und als letztes sehen wir die Grenzen der Analyse im idealen Durchschnitt darin, dass die Geschlechterverhältnisse zwar mit Marx mittels beispielsweise der Kategorie Reproduktionsarbeit eingefangen werden können, also bestimmt werden können, aber es kann beispielsweise nicht bewerkstelligt werden, dass die geschichtlich und kulturell bis heute die Reproduktionsarbeit mehrheitlicher Frauen zugeschrieben wird. Das heißt also, die historisch-kulturellen Begründungen und Bilder für das Geschlechterverhältnis werden durch das Kapitalverhältnis vielleicht verstärkt, aber nicht originär produziert. Genauso wenig die Vorstellung beispielsweise, dass es überhaupt Geschlechter geben muss. Also da im Anschluss eben an die Gender- und Queer-Debatten. Also das, was eben nicht selbst originär durch das marxische Kapital im idealen Durchschnitt erklärt werden kann, ist so etwas, was man den kulturellen Rest nennen könnte. Und der ist eben genauso bei der Analyse von Nationalismus und Antisemitismus vorhanden. Fetischformen und Konkurrenzprinzip verstärken die Bilder nationaler Schicksalsgemeinschaften oder die Bilder von den angeblichen Schuldigen, und Antisemitismus eben als ein solches Bild. Man kann aber diese kulturell spezifischen Vorstellungen nicht aus dem Kapitalverhältnis ableiten. Also da ist weiterhin auch aufbauendes kritisches Denken notwendig. Auch wenn wir also über Marx hinaus kritische Analysen für notwendig halten, hoffen wir doch gezeigt zu haben, dass es Grund genug gibt für die Erkenntnis, dass sich eben eine Kapitalkritik auch noch mit marxischen Kategorien heutzutage lohnt. Okay, das soll es erstmal gewesen sein von unserer Seite aus. Wir freuen uns auf Diskussionen. Ja, auch von uns erst nochmal vielen, vielen Dank für den durchaus interessanten Vortrag. Vor allem der Schluss mit dem doch Appell zum kritischen Denken hat mir sehr gut gefallen. Und das ist auch so ein bisschen die Überleitung zu dem, was jetzt kommt. Wie eigentlich bei jeder Intro-Veranstaltung wollen wir auch hier wieder dann miteinander danach in Diskussion kommen. Aber da die Intro-Veranstaltungen ja auch Einführungsveranstaltungen sind, ist es uns nochmal ganz wichtig, dass wir, bevor wir miteinander in Diskussion treten, zunächst erst einmal die Verständnisfragen klären, die vielleicht bei der einen oder bei dem anderen während des Vortrags entstanden sind, sodass wir in der ersten Phase, wie auch eingangs erwähnt, erstmal die Verständnisfragen klären wollen und dann miteinander in Diskussion treten wollen. Diese Veranstaltung wird, wie alle Intro-Veranstaltungen, auch aufgezeichnet von unseren Mitveranstaltern, dem Freien Senderkombinat, dem FSK. Dementsprechend könnt ihr die Veranstaltung danach auch nachhören, zum Beispiel im Radio oder auf der Seite intros.blogsport.eu. Und diese Aufzeichnung hat zur Folge, dass wir auch ein Saalmikrofon haben, damit hinterher auch im Internet wie im Radio die Fragen auch verständlich sind. Das bedeutet, wenn ihr nicht möchtet, dass eure Stimme hinterher irgendwo erscheint, gebt doch bitte kurz vorher ein kleines Signal, dann wird das hier mit über die Lautsprecher rausgegeben, aber dann hinterher rausgeschnitten. Gut, das waren die technischen Vormerkungen. Das bedeutet, dass ihr jetzt eure Fragen stellen dürft und sollt. Wenn es keine andere gibt, habe ich eine Verständnisfrage, die vielleicht dann, sollten nicht andere auftreten, auch eine Überleitung sein könnte, aber ich will nicht unbedingt etwas vorwegnehmen. Aber also, es bezieht sich darauf, was ihr eventuell, also was in unserem Intro aufscheint und was ihr direkt in den ersten Sätzen in Verhältnis gesetzt hat, nämlich die Frage von Kapitalismus und Kritik der politischen Ökonomie. Und meine Verständnisfrage zielt darauf, ob das nicht zwei doch recht verschiedene Dinge sind, auch in dem Sinne, worauf sie zielen, also ob nicht das Nachgelagerte, wenn wir von Kapitalismus sprechen, es um Ökonomie geht, während wir, wenn wir von der Kritik der politischen Ökonomie sprechen, wir auf die bürgerliche Gesellschaft kommen und somit ja auch die Stellung der Frage und die Stellung dessen, worüber man eigentlich spricht, also gesellschaftliche Verhältnisse oder Produktionsweisen, die selbst gesellschaftlich sind, aber ich glaube, es liegt eine gewisse Form der Bonierung da drin, vom Kapitalismus zur Ökonomie zurückzuschreiten. Ob das nicht also einen Unterschied ausmacht, wie zugleich der Begriff des Kapitalismus ja erst mit 19, also eigentlich mit dem Schlagjahr 1900 irgendwie popularisiert wird und wir mit der Marx'schen Kritik der politischen Ökonomie ja relativ zentral eine Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse des 19. Jahrhunderts vorfinden. Also ganz kurz nochmal zum Verständnis, also sind Kapitalismus und Kritik der politischen Ökonomie das Gleiche oder dasselbe? Die Rede vom Kapitalismus im idealen Durchschnitt, der Analyse des Kapitalismus im idealen Durchschnitt, ist genau das, die Analyse vornimmt, nicht einzelne Kapitalismusphasen oder Stufen zu analysieren, sondern eben genau diese begriffliche Darlegung vorzunehmen, wie Kapitalismus im Kern ausgestaltet ist. Das heißt also, ein Manchester-Kapitalismus ist da im Sinne, was so eine Warenproduktion angeht oder was die Zusammenhänge zwischen Ware, Geld und Wert angeht, nicht unterschieden vom heutigen Kapitalismus. Und das war ja auch das Wesentliche, worauf deine Frage jetzt gezielt hat, ob wir damit dann auch noch überhaupt arbeiten können mit einem Buch, das im 19. Jahrhundert geschrieben wurde. Und eigentlich dachten wir auch ausgeführt zu haben, dass es eben sehr viele Punkte gibt, die auch heute als Phänomene eben auftreten und die man genau mit dem Marx'schen Kapital eben auch analysieren kann und nicht nur einfach so beschreibend analysieren kann, sondern eben schon auch Wesensgehalte davon dafür fruchtbar machen kann, also heutige verkehrte und gefährliche Vorstellungen aufzudecken. Also genannt haben wir ja dann vor allem auch diese Fetischformen und aber auch so etwas wie dem Umgang mit dem Staat beispielsweise. Ich hätte da jetzt auch vorweg noch mal eine Verständnisfrage zurück. Du hattest gefragt, ist Kapitalismus und Kritik der politischen Ökonomie dasselbe? Also auf den Punkt gebracht, hatte ich das jetzt richtig verstanden? Ja. Also wo ich sagen würde, Kapitalismus und Kritik der politischen Ökonomie würde ich sagen, ist nicht dasselbe, sondern die Kritik der politischen Ökonomie ist von Marx ein Versuch, Kapitalismus zu kritisieren. Und was an dem Begriff der politischen Ökonomie, finde ich, auch nochmal wichtig ist, ist, dass damit auch ein gewisser Zusammenhang von Wirtschaft und Politik formuliert wird. Also, dass das insofern auch für eine aktuelle Analyse wichtig ist, um eben nicht Ökonomie und Politik als etwas Getrenntes zu verstehen. Also was beispielsweise bei aktuellen Kritiken ja häufig der Fall ist, ist zu sagen, es gibt eine ökonomische Krise und daraus wird nach politischer Regulation gefordert. Und was Marx versucht hat, ist eben auch einen Zusammenhang von Politik und Ökonomie darzustellen, in dem Sinn, dass eben, wie das dann auch Marxisten und Marxistinnen nach ihm versucht haben, weiterzudenken, es die Politik und den Staat für die Ökonomie und die Reproduktion der Ökonomie braucht und eben nicht, ja, das Ganze als ein Gegensatz gesehen werden könnte, in dem Sinne, problematische Ökonomie, gute Politik, Staaten können nach einem solchen Denken so verstanden werden, dass sie eben einerseits darum bemüht sind, Kapital auf ihrem Territorium zu fixieren, also es auf dem Territorium zu halten und für neue Investitionen attraktiv zu bleiben. Wenn beispielsweise jetzt linke Regierungen versuchen würden, Unternehmen zu verstaatlichen, neue Steuern zu erheben, würde das immer zu einer gewissen Kapitalflucht führen. Also von daher ist Politik auch immer gewissen Sachzwängen unterworfen und damit sind eben auch politischen Reformen und politische Regulation in ökonomische Belange gewisse Grenzen gesetzt. Also was eben, denke ich, mit diesem Begriff der politischen Ökonomie auch schon eben beschreibt, dass Kapitalismuskritik eben einerseits eine Kritik der Ökonomie ist, aber andererseits eben auch immer eine Kritik der Politik sein sollte. Gibt es weitere Nachfragen? Also so wie ich das verstanden habe, gibt es bei Marx ja so eine Art Spannungsverhältnis, grundsätzlich einmal zwischen den Strukturen kapitalistischer Vergesellschaftung, die ihr ja jetzt vor allem so dargestellt habt, die auch bei Marx ja auch so rechtssystemisch erscheinen können manchmal. Und andererseits vielleicht so eine Dynamik von sozialen Kämpfen, die Marx in anderen Schriften ja aufgreift. Und deswegen da nochmal also die Frage an euch, wie seht ihr die Möglichkeiten auch in der aktuellen Situation für soziale Kämpfe, die so über diese Strukturen hinausgehen können und die nicht immer gleich wieder von diesen gefangen werden. Und auch, wie ihr richtig gesagt habt, kann man ja nicht mehr davon ausgehen oder konnte man vielleicht nie davon ausgehen, dass es ein revolutionäres Subjekt gibt, wie jetzt irgendwie die Arbeiterinnenklasse. Aber trotzdem stellt sich für mich immer noch die Frage nach einer Subjektivität im Kapitalismus, die halt über diese Verhältnisse auch hinausgehen kann. Wollt ihr sammeln oder direkt noch antworten? Sonst vielleicht erst einmal direkt antworten und danach die zweite Frage? Ja. Ja, ich denke, die Frage nach dem Was tun und den Möglichkeiten, Verhältnisse emanzipatorisch zu verändern oder kapitalistische Verhältnisse gar zu überwinden, beschäftigt die Linke schon seit Langem und führt immer wieder zu neuen Experimenten. Also ich habe da leider kein Patentrezept im Gepäck. Wolfgang Port hat mal gesagt, eine Revolution wäre allein schon wünschenswert, um nicht mehr diese vielen blauen Marx-Engels-Werke studieren zu müssen. Also nicht nur die Verhältnisse alleine lassen irgendwie Emanzipation wünschen, auch ja, die Beschäftigung der theoretischen Analyse ist anstrengend und es gibt sicher auch Schöneres, aber muss ich euch leider enttäuschen. Also das ist gewissermaßen wie wenn ihr euch Jugendtraining bei St. Pauli anschaut, da nimmt ihr auch keine Unterschriften von Messi und Ronaldo mit nach Hause. Also da fällt vielleicht Kritikmaximierung und A-Quadrat jemand Gescheiteres ein, den sie demnächst einladen, der euch da vielleicht bessere Antworten geben kann. So, also ein bisschen bleibt das ja auch der Sache geschuldet, dass jetzt keine Revolution in Sicht ist. Also sich irgendwelche revolutionären Subjekte rauszupicken, verbietet sich, denke ich, durch die Geschichte. Das ist eine Erkenntnis, die Marx zwar nicht häufig hatte, aber doch auch hin und wieder, dass er zwar häufig von der Sache so ergriffen war und die ArbeiterInnenklasse als das revolutionäre Proletariat schon auch über den Klee gelobt hat. Nichtsdestotrotz waren für ihn auch andere Übergänge möglich. Also beispielsweise ein Übergang, das hat er mal in einem Brief an eine russische Zeitschrift formuliert, von der doch archaischen, also vorkapitalistischen russischen Dorfgemeinschaft hin zum Kapitalismus, das hätte er sich durchaus vorstellen können. Also es war für ihn gar nicht so wichtig, dass genau das sich gesucht wird, was dann eben halt im Marxismus, Leninismus und so weiter, in diesen ganzen marxistischen Bewegungen dann eben halt auserkoren wurde als revolutionäres Subjekt. Und in heutigen Zeiten diese Spannung eben, dass diese Großorganisationen, diese soziologischen Großorganisationen wie die ArbeiterInnenklasse eben halt einfach dieses Bewusstsein nicht mit sich mitführen, ist einfach, finde ich, auch eine ziemlich heilsame Erkenntnis und sollte anregen, eben halt genau sich zu überlegen, warum das so ist. Also zum Beispiel die Theorie zu erweitern mit Psychoanalyse ist eine Variante, die ich auch sehr vielversprechend finde. Und du merkst schon, also meine Antwort ist jetzt schon eher so auf so einem theoretischen Gebiet. Ich denke halt, zumindest haben die Assoziationen der Letalpe sich das halt auch so als Namen auserkoren, dass wir in theoriearmen Zeiten eben die Maulwurfsarbeit vorziehen. Also die Assoziation der Maulwürfe heißt übersetzt die Assoziationen der Letalpe. Und wir lehnen uns da halt an den Gedanken an, dass wir halt auch erstmal uns die gesellschaftlichen Verhältnisse erklären wollen und eben halt nicht den Fehler begehen wollen, halt in so einen Revolutionswunschdenken zu verfallen. Und das ist die Frage mit der Subjektivität, die habe ich jetzt leider schon wieder aus dem Kopf verloren. Aber ich weiß noch, dass sie offen ist, offen steht. Ihr habt immer davon gesprochen, die wahre Arbeitskraft als ist Arbeitskraft eine Ware, aber es ist ja eben nichts, was produziert wird und dann existiert auf dem Markt, sondern es ist ja etwas, was durch die Eigentumsverhältnisse, die durch den Staat gesetzt werden, für mich als Mensch, der über kein Eigentum verfügt, so erscheint, als sei es eine Ware, die ich verkaufen könnte. Also deswegen würde mich nochmal so bisschen interessieren, wie ihr davon, also ihr habt immer davon gesprochen, die wahre Arbeitskraft und wie da sozusagen eure Definition ist, wie ihr da hinkommt, dass es eine Ware ist, weil für mich das so ein bisschen anderes Verhältnis ist, was ja auch gerade ein bisschen die Härte ausmacht, dass es mir sozusagen so erscheint, als wäre ich jetzt eine Ware, die ich verkaufen kann. Ist die Frage klar? Also Magst du nochmal? Okay. Es gibt ja im Kapitalismus sozusagen grundsätzlich zwei Seiten. Die einen verfügen über Eigentum, mit dem sie ja wirtschaften können und einem Gestrich erwirtschaften können. Und es gibt die anderen Menschen, die verfügen über kein Eigentum. Das ist dann die Leute, die ihre Arbeitskraft verkaufen. Und jetzt habt ihr immer davon gesprochen, die haben die wahre Arbeitskraft. Aber die Arbeitskraft ist ja nicht an sich eine Ware, sondern sie erscheint den Menschen oder sie wird dann auf dem Markt so behandelt, als sei sie eine Ware, ohne dass sie jetzt tatsächlich eine Ware sei. Deswegen würde mich interessieren, warum ihr immer von der wahre Arbeitskraft sprecht, wo ich finde, dass es ja noch so ein bisschen so einen Twist gibt, dass das eben nicht direkt ist. Daraus entstehen dann halt Verwirrungen der Menschen, finde ich. Dass sie halt sich selber sozusagen, zu sich selber ein komisches Verhältnis einnehmen, weil sie selber 8 Stunden ihres Lebens wie eine Ware behandeln, die sie verkaufen, die aber eigentlich nicht losgelöst von ihnen existiert. Aber sie behandeln sie so, als ob. Also für Marx ist das schon gegeben. Die wahre Arbeitskraft ist genau die Ware, über die doppelt freien Arbeit und Arbeiterinnen, so ist seine Begriffsbildung an der Stelle, verfügen. Also frei, doppelt frei ist auch zynisch ausgedrückt für Marx, und zwar bedeutet das, sie sind frei, alles zu tun, aber andererseits sind sie auch frei, überhaupt irgendwas machen zu können, weil sie über nichts verfügen. Also sie sind besitzlos und sind zur Freiheit gezwungen, ihre Besitzlosigkeit so umzusetzen, dass sie ihre Arbeitskraft verkaufen. Und dadurch kommt diese erstmal analytische Kategorie wahre Arbeitskraft zustande. Das Ganze ist natürlich nicht eins zu eins aufzulösen in die konkrete Realität. Das sind auch erstmal analytische Begriffe, und Marx sagt dann Charaktermasken dazu. Was aber wichtig ist an der Stelle, ist, dass eben die Freiheitsillusionen, die eben mit der Lohngerechtigkeit beispielsweise verbunden sind, wie ich das auch ausgeführt habe, eben genau daher rühren, zu sagen, ja, ich bin ja nicht nur diese wahre Arbeitskraft, sondern ich habe ja Potenz, ich kann ja machen, was ich möchte, und vergessen ist dabei aber, dass dieses Machen, was ich möchte, ja immer eingebunden ist darin, sich tagtäglich zu verdingen und überhaupt erst die Möglichkeiten zu haben, was zu machen. Also erst das Geld zu verdienen, um dann eben auch diese Freiheiten, diese angeblichen Freiheiten zu haben. Also erkauft man sich so etwas wie die Freiheitsvorstellung damit, dass man eben genau um diesen Umstand absieht, eben wahre Arbeitskraft zu sein. So, vielleicht eine Antwort. Ich wollte noch mal fragen, ihr hattet vorhin Hegel schon genannt, so als Einfluss von Marx. Es scheint immer ganz gerne so, als würde es alles erst mit Marx anfangen, in Sachen Kritik von ökonomischen Verhältnissen und so. Fragen, ob ihr noch mal ein paar Beispiele vielleicht von Einflüssen von Marx, sowohl von Einflüssen der klassischen Ökonomie, die er vielleicht besonders kritisiert hat, sagen könnt, oder auch von Arbeiten, die er weiter ausgeführt hat und die wichtig für ihn waren. Also aus dem Frühwerk ist es dann vor allem, das droht jetzt natürlich so ein Name-Dropping zu werden, also dass ich da so ein paar Namen raushaue. Ich mach's einfach mal, vielleicht kann ich auch den einen oder anderen so ein bisschen genauer beschreiben. Also im Frühwerk waren es vor allem eben Philosophen, die ihn beeindruckt haben, und da waren es eben halt vor allem die Links-Hegelianer. Hegelianerinnen. Ja? Ich meine jetzt auch vielleicht eher von den Begrifflichkeiten, zum Beispiel bei mir spontan eingefallen, so Kapitalismus oder Kapital, ist das ein Begriff, der Marx originär ist, den er sich quasi ausgedacht hat zur Beschreibung, oder was für Denkschulen, was für Konzepte waren da wichtig, so sowohl sozial in der Bewegung des Sozialismus, was ja wohl früher auch nochmal irgendwie halt Prä-Marx war, als auch naja, halt von Begrifflichkeiten, die essentiell sind für seine Kritik. Nicht unbedingt so irgendwie Namensauflistung. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt komplett zu Zufriedenheit gereicht, aber es wird grob oft gesagt, dass es drei große Bezüge gibt, mit denen sich Marx in seiner Kritik der politischen Ökonomie beschäftigt. Einmal deutsche Philosophie, dann die politische Ökonomie, vor allem britischer Herkunft, Adam Smith, Daryl Ricardo, und eben utopisches Denken, wie es Saint-Simon und andere in Frankreich formuliert haben. Also da gibt es eben zum einen, ja, Denker, Theoretiker, an die Marx anknüpft, aber eben auch viel, womit er sich in kritischer Absicht auseinandersetzt. Also das jetzt wirklich als sehr, sehr groben Überblick erstmal. Genau. Ich glaube, dass die Frage vielleicht schon von euch im Ansatz geklärt wurde, aber trotzdem nochmal die Frage. Ihr habt jetzt hier sozusagen die Aufgabe gehabt, Marx vorzustellen. Und es gibt ja nun in der linken Szene ganz, ganz viele Gruppierungen, und es gibt auch einige, die sagen, man kann nur mit Marx alles erklären, aus der Werttheorie heraus ableiten. Ihr habt ja aber eigentlich auch schon deutlich gemacht, dass es da manchmal auch Lücken gibt, die man aufarbeiten muss mit Hilfe anderer Theoretiker, Theoretikerinnen. Und also ich wollte eben nochmal fragen, wie ihr so da sozusagen euch positioniert, weil manchmal sich ja auch schon mal fragen kann, gerade was so Herrschaftsverhältnisse betrifft, es ist ja mittlerweile schwierig, wenn wir uns alle mal selbst auch anschauen, zu sagen, ne, es gibt klare Klassen und wir können sagen, die eine Klasse unterdrückt die andere. Das können wir offenbar nicht mehr so leicht. Und ich will nur andeuten jetzt so Richtung Neoliberalismus, neuere Formen des Kapitalismus. Da gibt es ja dann auch die französische Philosophie und Foucault und solche Leute, die dann eben versuchen zu erklären, dass dieses Herrschaftsverhältnis längst nicht mehr sozusagen ein äußeres Verhältnis ist zwischen zwei Klassen, sondern sozusagen schon in uns selbst verlagert ist. Also der Neoliberalismus lebt ja davon, dass eben nicht bestimmte Leute unterdrückt werden, sage ich es einfach mal so, sondern dass wir sozusagen in Selbstverantwortung entlassen werden und uns wie Unternehmer verhalten sollen. Gibt es eine Menge Studien zu. Und du hast ja auch angedeutet, so die Erweiterung der Psychoanalyse, wahrscheinlich so ein bisschen so ein Wink in Richtung zur kritischen Theorie. Also von mir einfach kurz die Frage eben, denkt ihr, es ist noch sinnvoll, nur mit Marx zu argumentieren, wie es so einige orthodoxe linke Leute noch machen? Das ist ja so der riesen Streitpunkt. Oder wo denkt ihr, wo es vielleicht noch andere Namen gibt, mit denen man Marx sinnvoll erweitern könnte? Weil da gibt es ja eine Menge Diskussion zu. Gerade was so die aktuellen Formen des Kapitalismus betrifft, weil ich glaube, die kann man nicht mehr nur mit Marx erklären. Das reicht nicht aus. Also ich hoffe, wir haben nicht den Eindruck gemacht, erweckt, mit Marx sei alles gesagt. Also es gab lange die Vorstellung, es gäbe einen ökonomischen Hauptwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit, und alle anderen gesellschaftlichen Probleme würden sich davon mehr oder weniger als Nebenwidersprüche ableiten lassen, und mehr oder weniger eine Lösung des Widerspruchs von Kapital und Arbeit würde auch die Nebenwidersprüche überwinden. Also wollen wir hoffentlich nicht verstanden werden von euch. Und neben so einer traditionellen Lesart von Marx gibt es durchaus auch in quasi zeitgenössischen Varianten. Ein Genosse der Jungen Linken in Bremen hat mal gesagt, es reicht eigentlich, Marx, das Kapital, zu lesen und vielleicht noch den bürgerlichen Staat von der marxistischen Gruppe, dann hätte man eigentlich genug, um Ökonomie und Politik kritisieren zu können, und dann müsse man sich nur noch in Agitation bemühen. Das wäre so eine neuere Version sozusagen davon. Ja, Olli hatte ja schon ein paar Punkte genannt, wo sich ein Weiterdenken lohnt, und ich würde jetzt nicht diverse Buchempfehlungen vorstellen, sondern letztendlich nur noch mal dafür plädieren, dass Marx, denke ich, für eine ökonomische Kritik sicher sehr fruchtbar ist, aber dass gesellschaftliche Verhältnisse sich nicht auf ökonomische Widersprüche reduzieren lassen, dass es asymmetrische Geschlechterverhältnisse, dass es eine ökologische Problematik etc. gibt und eben auch jetzt auf Ökonomie konzentriert eben durchaus seit dem 19. Jahrhundert die Debatte auch weitergegangen ist und sich dazu noch viele weitere Intros vorstellen lassen und sich im Buchladen eurer Wahl sicher auch noch neben Marx weitere andere Werke finden lassen, die der Lektüre lohnen, aber ja. Also ich denke genauso, wir müssen Marx immer vor dem Hintergrund seiner Grenzen, die er sich selbst gesetzt hat, durch seine Analyse lesen. Also er reicht ja nur bis zum idealen Durchschnitt und darüber hinaus eben die Aktualisierung, die Not tut, ist eine wichtige Marke. Du hattest jetzt Foucault erwähnt und gerade bei ihm ist ja auch zu sehen, dass er ursprünglich gar keine gegen Marx gerichtete oder eine alternative Theorie entwickeln wollte, sondern er wollte ja im Gegenteil genau an ihm anschließen. Also sein Buch zu überwachen und strafen war ja gerade etwas, was ja inspiriert war von Marx. Also gerade dieses dieser Arbeitsethos, der den von ihren Ländereien freigemachten Bauern und Bäuerinnen, diesen proletarisierten, in die Städte strömenden Massen eingetrichtert werden sollte, waren ja solche Mechanismen wie Arbeitshäuser und andere Formationen, die gerade Foucault eben halt auch zum Vorbild genommen hat, um Überwachen und Strafen zu schreiben. Also wie kann denn eben so eine Selbstüberwachung bewerkstelligt werden? Und ich denke, da lassen sich auf jeden Fall so Verbindungspunkte finden, also auch heute noch, aber man sollte sich dann halt dann trotzdem vergegenwärtigen, bis wohin geht das denn? Also kann man das dann auch eben halt in allen Konsequenzen ausbuchstabieren oder gibt es da denn halt notwendige Limitationen, die eben halt so ein kritischeres Potenzial wie die marxische Analyse denn eben halt formulieren? Also durchaus für so ergänzende Lesweisen, aber immer halt auch Reflexionen, ob man dadurch dann halt den eigenen kritischen Anspruch nicht unterläuft. Es müsste aber im Einzelfall dann noch weiter besprochen werden, also was das dann jeweils ist. Also rein, was die Phänomene angeht, Nationalismus, Antisemitismus, das sind alles Momente, die lassen sich ja nur durch eben halt auch Analyse der geschichtlichen Ereignisse und der Bestimmungen von Denken und Handeln von Institutionen, gegründeten Institutionen einfangen. Also dadurch muss ja schon alleine eine Ergänzung stattfinden. Gibt es weitere Fragen? Also ich hätte noch eine Frage. Dann darfst du die allerletzte Frage stellen. Weil ich glaube, dass ich meine erste Frage das nicht richtig verstanden habe, was ich damit meinte. Und ich glaube, das ist aber ein Problem, ist, dass wir, also das auch auf die Frage geht, was man von Marx in Anführungszeichen lernen kann oder warum es sinnvoll ist oder inwiefern sinnvoll ist, sich mit der Kritik der politischen Ökonomie zu beschäftigen. Und worauf meine Frage zielt, ist das, was ich glaube eben Adorno einmal mit Verweis auf Benjamin für das Name-Dropping zum Nachhören mal den Zeitkern der Wahrheit genannt hat. Das heißt, dass auch in theoretischen, analytischen und auf die Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse zielenden Arbeiten, dann eben auch der Marxischen, dass sie selbst über die gesellschaftlichen Verhältnisse, auf die sie zielen, bedingt sind. Das heißt, sie sind nicht überhistorisch. Das heißt, was ihr von Marx zitiert habt, ich habe das irgendwo nochmal rausgeschrieben, dass die Analysekategorien immer auf eine bestimmte, und auch wenn es irgendwie um allgemeinen Durchschnitt oder so geht, auf eine bestimmte gesellschaftliche auf bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse zielen, gilt umgekehrt genauso für die Form der oder die Kritik, die bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse betrifft. Und somit würde ich ja das nochmal umformulieren. Also weswegen was ich zu Anfang gesagt habe, die Frage, ob Kapitalismus oder bürgerliche Ökonomie, umgekehrt gestellt. Wenn wir uns jetzt noch im 21. Jahrhundert mit Marx beschäftigen, ist ja unsere Intention nicht unbedingt historisch das 19. Jahrhundert zu verstehen, sondern ist ein Element von Kritik von gesellschaftlichen Verhältnissen, was er heute noch trifft, aber was durch die Zeit bewegt worden ist. Das heißt, wir können gar nicht nur Marx lesen, sondern müssten auch, wenn wir wollen, Freud lesen und Adorno lesen. Und dann ist die Frage, was mit dem Tod von Horkheimer 1973 uns noch bleibt, in der Frage von der Aktualität kritischer Gesellschaftstheorie. Also es geht um die gesellschaftliche Bedingtheit von Theoriemodellen, die kritisch sind, und das, worüber wir uns, wenn wir kritische Gesellschaftstheorie betreiben wollen, mit Leuten beschäftigen, die wir nicht willkürlich auswählen, sondern die ja einen bestimmten Modus von Gesellschaftskritik, sei es Dialektik, also das ist ja ein Begriff auch der marxischen Kategorien, der gerade überhaupt nicht aufgetaucht ist, also dass das das Verweissystem ist, in den unsere heutige gesellschaftsangemessene Kritik noch funktionieren könnte. Das ist natürlich ein perennierender Selbstwiderspruch. Also wir versuchen, die Gesellschaftsspezifik festzuhalten. Man müsste eigentlich eben halt sowas wie auf dem Feldherrenhügel der Geschichte stehen und dann zurückblicken auf die ganzen Gesellschaftsformationen, die mal waren, um dann festzustellen, was dann eigentlich der Kern aller menschlichen Entwicklung ist und wo es hinführen soll. Das ist auch mehr oder weniger Marx, wieder mit Verweis auf die Rezeptionsgeschichte, so unterstellt worden, dass er so vorgegangen ist, dass er eben halt den Schlüssel der Geschichtsbewegung in der Hand hält. Und ich denke halt, neuere Untersuchungen halt gerade seines Werkes haben gezeigt, dass er da viel bescheidener argumentiert, dass er gerade so eine Metatheorie der Geschichte eben halt gar nicht vorhatte, also zumindest halt in seinem Spätwerk nicht, sondern dass es ihm da darum ging, dass einmal eben halt die ursprüngliche Akkumulation in Gang gesetzt, eine gewisse Entwicklung fortschreitet, die einen Verselbstständigungscharakter hat, also dass das Geldsystem mit seinen Kreisläufen, mit seinen notwendig den einzelnen Handelnden die Möglichkeit zur Intervention, zur Interaktion mit den Dingen entziehenden Gesetzmäßigkeiten, dass das eben halt sein Punkt war, auf den er sich bezogen hat, eben halt nur diese sich verselbstständigende Gesellschaftssystem und weitere darüber hinaus eigentlich halt nicht die Beschreibung dessen, was vor dem Kapitalismus war und möglich gewesen wäre und auch nicht was vom Kapitalismus aus, also wie genau die befreite Gesellschaft aus zu bewerkstelligen ist. Also da ist er eigentlich relativ offen geblieben in den theoretischen Antworten, nicht aber in seinen politischen Interventionen. Also da war er doch sehr viel deutlicher überzeugt, hat sich überzeugt gegeben vielleicht auch nur, dass ja die Geschichte schon notwendig eben hin zur Befreiung und zur Revolution verlaufen wird, aber das war gar nicht sein Ziel. Also was er beschrieben hat, ist im Grunde eigentlich nur dieses Moment, dass des Verklebtseins mit diesem kapitalistischen System, was halt eben wie gewisse Akkumulationslogiken folgt und eben nichts aus sich heraus zu bremsen ist, wenn man das nur als Logik betrachtet. Also es braucht aufgeklärte Menschen, die Erkenntnis haben, dass dieses kapitalistische System eben ja, nicht glücklich macht, um es harmlos auszudrücken, sondern eben täglich das Leben beschädigt. Und diese Erkenntnis muss dann eben auch entsprechend umgesetzt werden. Fühlst du dich nun verstanden? Überhaupt nicht. Wollen wir einen dritten Versuch starten? Nein. Nein. Hast du noch? Hier vorne gibt es noch eine Frage. Ja, du meintest ja, dass Marx schon meinte, dass sozusagen die Geschichte notwendigerweise auch zur Überwindung des Kapitalismus führen wird, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wenn nicht, dann korrigiere mich bitte. Und ich wollte fragen, was für Grenzen Marx denn gesehen hat, die sozusagen dem Kapitalismus innewohnen. Heutzutage sehen wir zum Beispiel Klimawandel, aber auch andere Umweltkatastrophen und Umweltgrenzen, sage ich jetzt einfach mal. Ressourcen sind endlich. Und das war Marx ja wohl zu der Zeit noch nicht so deutlich oder schien noch nicht so der Faktor zu sein, an dem das dann vielleicht mal kippt. Und da wollte ich fragen, ob es andere Dinge gibt, die Marx gesehen hat, so nach dem Motto, Kapitalismus kann ja gar nicht funktionieren. Das ist eigentlich so meine Frage. Also ich denke, die ökologische Problematik ist was im 19. Jahrhundert eine viel geringere Relevanz hatte wie aktuell. Also zu Marx' Zeiten wurde mehr oder weniger der Planet erst komplett entdeckt, Rohstoffe entdeckt, und die Vorstellung von Endlichkeit von Ressourcen war mehr oder weniger nicht wirklich was Vorstellbares zu dieser Zeit. Also das ist was sich tatsächlich erst im Laufe der Geschichte gezeigt hat, dass Rohstoffe etc. zur Neige gehen können. Und auch die Zerstörung der Umwelt durch kapitalistische Produktion hat auch nochmal neue Dimensionen erlangt, die damit auch noch eine viel intensivere Beschäftigung bedingen. Also das ist sicher ein Aspekt, der von Marx nicht so gesehen wurde. Es gibt sowas wie einen Streit auch, ob Marx mit der Rede vom tendenziellen Fall der Profitrate sowas wie eine immanente Grenze des Kapitalismus auch formuliert hat. Das ist jetzt eine Debatte, die sich schwer in Kürze wiedergeben lässt, wo auch viel gerechnet wird, ob die Profitrate fällt oder nicht. Kann ich jetzt in Kürze schwer ausführen. Das ist zumindest so ein Punkt, wo es bei Marx eben Passagen gibt, inwiefern es eine Grenze in der kapitalistischen Entwicklung geben würde, die zu einem Zusammenbruch führen könnte. Soweit von mir kurz. Du kannst es ja vielleicht auch noch ergänzen. Naja, ich hätte ähnlich darauf geantwortet, genau dieses Zusammenbruchgesetz aufgrund des tendenziellen Falls der Profitrate ist eben so eine Krise, die er beschrieben hat. Aber es gibt eben auch Argumentationen, die sagen, dass das nicht hinhaut und dass dieses Gesetz eigentlich im Grunde den Kernbestand von Marx-Kritik auch nicht beeinträchtigt. Also man kann auch einfach getrost beiseite legen und man kann auch sagen, ob jetzt die Profitrate um 0,3 oder 0,5 pro Jahr fällt, das kümmert uns nicht. Letzten Endes, auch wenn der Kapitalismus automatisch zusammenbrechen würde, also wenn man diese Logik dann mal weiter fortspinnt, dann ist immer noch die Frage, was machen wir denn? Also es ist immer noch die Tat derer, die in der Gesellschaft wohnen, die Gesellschaft auszugestalten haben. Also weil angenommen, der Fall Kapitalismus wäre zusammengebrochen, wäre durch durchaus ja auch möglich, dass da der zweite Versuch unternommen wird, es dann nochmal anzuschieben. Und eigentlich zeigt genau das eher so das Bild von Krisen. Also es ist eher bestimmt davon, dass eben sowas stattfindet wie eine Bereinigung dessen, was halt noch nicht so besonders gut gelaufen ist im Kapitalismus. Da werden viele Millionen verbrannt und Fabriken, Produktionsanlagen geschliffen, ganze nationalstaatlich verfasste Ökonomien aufgegeben und woanders denn neu investiert und es läuft auch so weiter. Also es ist, glaube ich, eher so, wenn man sich nur auf den Lauf der kapitalistischen Gesetze verlässt, nicht gegeben, dass man da an Grenzen stößt. Also ich glaube, dass wirklich streitbar ist, weil, also ich finde das vielleicht auch ein bisschen zu sehr, wie es auch vielleicht betont habe, zu sehr akteursbezogen zu sagen, nur weil jetzt einige Nationen oder andere Unternehmen pleite gehen, man von einer Krise des Kapitalismus sprechen kann. Ich glaube, das geht eher um eine Krise bestimmter Monopolisten, die Angst darum haben, ihr Monopol zu verlieren, während woanders wieder ein anderes aufgebaut wird und wiederum Kapital akkumuliert wird. Also ich glaube, da sollte man sich nicht so von trügen lassen, jetzt auch was diese Krise betrifft. Ein anderer Punkt ist ja der, ich frage mich wiederum auch, die Ökologie, habt ihr ja auch gesagt, hat Marx nicht so beachtet, mit endlichen Ressourcen. Nur ich finde, vielleicht ist es ein bisschen böse gesagt, vielleicht auch nicht zu Ende gedacht, aber es gibt ja auch die Idee mit dem Green New Deal, der Grünen, und es gibt ja auch durchaus Versuche, und da scheint ja doch der Kapitalismus sehr adaptiv zu sein, mit also ressourcensparender kapitalistisch zu haushalten. Also ich glaube, dass diese Ressourcengrenze nicht zwingend sozusagen das Ende Kapitalismus bedeuten muss, sondern eher einen adaptierten oder einen angepassten Kapitalismus, der aus den knapperen Ressourcen ein viel besseres Geschäft machen kann. Ne? Also mit wenig Ressourcen Windräder bauen und weniger Ressourcen verbrauchen, das ist ja auch ein super Geschäft. Und deswegen würde ich sagen, dass solche vermeintlichen Grenzen die Logik des Kapitalismus gar nicht berühren. Und deswegen finde ich es auch ganz gut, diesen Hinweis, den ihr gemacht habt, darauf, dass es Marx sozusagen nicht um solche äußeren Formen geht, sondern eben um eine Kritik an dieser Kapitalakkumulationslogik. Und ich sehe da jetzt nicht so die Gefährdung des Kapitalismus momentan, was die Ökologie betrifft zum Beispiel. Aber das wäre jetzt eine Diskussionsfrage. Also, so. Weiß nicht. Ja. Ja, das ist ja im Grunde auch eine Frage, die an alle dann zu öffnen wäre. Also ich sehe das durchaus ähnlich. Also das halte ich durchaus für möglich, dass genau halt der Kapitalismus dann sich darauf verlegt, eben halt die knappe gewordenen Ressourcen dann eben zu vermarkten. Gut, ich würde dann einfach den, sagen wir mal, offiziellen Teil der Veranstaltung beenden. Ich würde das mit eurer Einladung tun und euch alle wieder einladen, am 5.4. hier zurückzukommen zur letzten Intro-Veranstaltung in diesem Blog. Da wird es zur Kritik der Verschwörungstheorien gehen, die wieder hier in der Roten Flora um 19 Uhr stattfinden wird. Und würde einfach sagen, dass vielleicht diese Fragen oder andere jetzt hier nochmal ganz kurz bei einem letzten Getränk besprochen werden und bedanke mich damit bei euch für euer Kommen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Wir hörten soeben aus der von den Gruppen A-Quadrat und Kritikmaximierung sowie vom Freien Senderkombinat organisierten Intros-Reihe einen Vortrag vom 1. März von Oliver Barth und Moritz Zeiler von der Assoziation Delle Talpe zur Kritik des Kapitalismus sowie die anschließende Diskussion. Diese monatliche Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen endet am Donnerstag, dem 5. April, vorerst mit einem Vortrag von Daniel Kuller zur Kritik von Verschwörungstheorien. Beginn ist um 19 Uhr in der Roten Flora. Im Anschluss findet noch ein Konzert statt. Weitere Informationen zur Intros-Reihe finden sich im Internet unter intros.blogsport.eu. Fast alle Teile dieser Vortragsreihe sind auch als Podcast über das Audioportal freieradios.net unter dem Suchbegriff Intros zu finden. Eine Sendung der Redaktion 3 des Freien Senderkombinats Hamburg zu erreichen per Mail an redaktion3@fsk-hh.org oder telefonisch über das FSK-Büro unter